an. Gerne. Achtmal. Jawohl. Ja, natürlich. Ja? Ja, ich weiß. So meine ich das nicht. Nein, das habe ich nicht. Nee, dann. Nee, das müssen wir später machen, das ist der Besitzer. Dankeschön. Tschüss. Ich gehe um 16 Uhr noch mal mit den Eltern, nicht mal in die kleine Zelle mal mit. 19:80. Das ist mir, weiß ich, sehe ich ja gar nicht mehr durch. Nee, nee, das ist dein zwei hier drin. Das war nur meins. Ach, gut. Ja, danke. Kann ich denn dazu? Kann ich gleich machen. In Ordnung. Noch zweimal ist das da unten. Noch zweimal. Ach, von dem roten Nikolaus noch einmal. Eins brauche ich. Das steht jetzt nicht in dem Regal, wo Mabel da hin drauf steht oder was? In einem Karton. Okay, hier drin, every fresh. Make-up, 8 Stunden haltbar. Bei dir ist auch Feuchtigkeits-Make-up. Hier steht Everfresh. Ja. Ich habe jetzt hier nur einen Karton. Da ist ein Karton, da steht 048 Beige drauf. Ja. Ja, danke. Ja, ja. Ja.